Bitişen. Ja, hallo. Ja, einen wunderschönen Abend, bitteschön. Ja, hallo, guten Tag. Usta ist mein Name und ich möchte mit Ihnen über Ihre Beschwerden sprechen. Aber zuerst brauche ich ein paar persönliche Daten und kommen wir zu Ihren Beschwerden. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Ja, wie lautet Ihr Name? Mein Name ist Johannes Weber. Johannes Weber. Weber. Können Double N im Vorname Ja, genau. und können Sie bitte den Nachnamen buchstabieren? W wie Wilfried, Emil, Bertha, Emil, Richard. Ja, Herr Weber. Ja. Ja, Herr Weber, wie alt sind Sie? Ich bin 44 Jahre alt. 44 Jahre alt und wann sind 44 Sie geboren. 44? Ja. Ja, und wann sind Sie genau geboren? Am 1. Februar 1979. 1979. 70. 70, ja, okay. Und wie viel wiegen Sie zurzeit? Ich wiege 75 Kilogramm. 75 Kilogramm. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,81 Meter groß. 81 groß. Okay. Ja, Herr Weber, was würden Sie uns? Und zwar folgendes: Seit 4 Tagen habe ich starke Schmerzen in meinem Nacken, Ja. so linksseitig. Und die Schmerzen sind zunehmend. Die ziehen in meinen rechten Arm hinein. Ja. Die Schmerzen sind bewegungsabhängig. Wenn ich meinen Kopf nach links drehe, tut es mehr weh. Ist Schmerzzunahme. Eine Ja. Schmerzzunahme bei Linksdrehung meines Kopfes. Ja, okay. Alles klar. Wir haben die Schmerzen begonnen oder plötzlich. Ja, also folgendes: Ein Tag vorher habe ich bei einem Freund beim Umzug geholfen. Ja. Und dann am nächsten Tag bin ich mit Schmerzen aufgewacht, am nächsten Morgen. Und dann Ja, habe ich ein bisschen Schmerzen gehabt und die Schmerzen sind jetzt immer mehr geworden. haben Sie sehr schwere Gegenstände gehoben, oder? Ja, alles. Schwere, leichte Kartons, Möbel, Waschmaschine. War Ja, schon einiges. aber der Umzug war gestern, ne? Nee, der Umzug war vor 5 Tagen. Seit 4 Tagen habe ich Schmerzen Ja, und einen okay. Tag vorher, vor Okay. diesen 4 Tagen, hatte ich beim Umzug geholfen. Also Strahlen die Schmerzen nur im rechten Arm hinein, genau, oder? in meinen rechten Arm bis zu meinem rechten Daumen strahlt es aus. Ja, rechten Daumen, Ja, okay. bis zu meinem rechten Daumen. Die Schmerzen sind zunehmend ziehend und ist bewegungsabhängig. Okay. Sind die Schmerzen, haben Sie die gleiche Beschwerden früher gehabt oder zum ersten Mal? Ja, früher habe ich ab und zu mal auch Nackenschmerzen gehabt, aber ohne Ausstrahlung in meinem Arm. Ja, okay. Das ist Also zum ein, ersten zwei Mal. Mal vor einigen Jahren, also ganz früher. Ja, okay. Haben Sie Fieber, Herr Weber? Wie nochmal? Haben Sie Fieber? Fieber? Nein, habe ich keinen. Okay. Haben Sie Übelkeit? Übelkeit habe ich nicht. Müssten Sie erbrechen? Nein. Ja, okay. Schlafen Sie gut? Ja, durch die Schmerzen kann ich weniger schlafen, ja. Muss ich ein paar Mal nachts aufwachen, wegen den Schmerzen. Okay. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang oder beim Wasserlassen? Nee, habe ich keine. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen? Ab und zu, ja, Ja, so und im so. Hinterkopfbereich. Okay. Nun würde ich mit Ihnen über Ihre Vorerkrankungen sprechen. Aber davor möchten Sie etwas hinzufügen. Ja, wo Sie gesagt haben, ob ich Kopfschmerzen habe, habe ich auch manchmal ein bisschen Schwindel. Ja, Ein Schwindel, wenig. okay. Also wenn die Schmerzen sehr stark sind, habe ich denke ich auch Kopfschmerzen und Schwindel. Ist der Schwindel sehr plötzlich aufgetreten? Nee, also schmerzabhängig. Ja, okay. Haben Sie Kribbeln oder Taubheitsgefühl im rechten Arm oder Nackenschmerzen im Nacken? Im Bereich, nein, in meinem Daumen habe ich Taubheitsgefühl. Mein Daumen, der ist so ein bisschen pelzig, bisschen taub. Ja, okay. Gab es in Ihrer Vergangenheit irgendwelche Vorerkrankungen? In meiner vergangenen Vorerkrankung, was meinen Sie damit? Zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit Nee, habe ich nicht. oder Bandvorfall im Rücken. Bandscheibenvorfall, meinen Sie? Ja, Bandscheibenvorfall. Okay. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, okay. Haben Sie irgendwelche Medikation eingenommen? Ja, seit 4 Tagen Welche? nehme ich bei Bedarf Ibuprofen ein, 600 Milligramm. 600 Milligramm Ibuprofen bei Bedarf. Und Ja. was noch? Nee, das war nur das nehme ich ein. Und die helfen mir auch Nur nicht mehr so viel. Ibuprofen wegen der Nackenschmerzen. Ja? Genau, Ja, richtig. okay. Okay. Ich würde nach Ihrer Familienvorgeschichte fragen. Leben die Eltern noch, Herr Weber? Ja, meine Eltern leben noch. Okay, sehr Gott sei Dank. Und leiden Ihr Vater und Ihre Mutter an chronische Erkrankungen? Was meinen Sie damit, chronische Erkrankungen? Irgendwelche Erkrankungen, was Sie haben, ja? Mein Papa, der hat Bluthochdruckerkrankung. Ja. Und meine Mutter hat eine Zuckererkrankung. Nimmt Tabletten deswegen. Ja. Das ist alles, ne? Ja, Ja, soweit ich das weiß. okay. Haben Sie Geschwister? Ich wüsste, ich habe einen Bruder. Ja, okay. Und ist er gesund? Ja. Ja, okay. Und sind Sie schon mal operiert worden, Herr Weber? Ja, in meiner Jugend wurde ich mal operiert. Da wurde mein Blinddarm entfernt. Blinddarm entfernt. Und ist diese Operation komplikationslos verlaufen? Soweit ich mich erinnern kann, also ich kann mich nicht erinnern, dass was schlecht war. War alles okay. Ja, haben Sie gesagt, mit 18? Nee, in meiner Jugend, mit 15 Jahren. Mit 15 Jahren, ja. In meiner Jugend. Ja. Wurden Sie aus einem anderen Grund operiert? Aus? Aus einem anderen Grund operiert. Das Blinddarm, wurde, ob ich da aus oder wurde was anderes noch operiert? Nee, habe ich nicht Ja, verstanden. was noch? Yani, Also zusätzlich. ja, Nee, da wurde. zusätzlich. Ja. Nein. Ja, okay. Haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Nichts Besonderes, nein. Und immer Okay. ungefähr gleich. Treiben Sie regelmäßig Sport? Nicht wirklich, nein. Okay. Wie ist Ihr Appetit, Herr Weber? Normal, gut, unauffällig. Okay. Ist Ihnen bestimmte Allergien bekannt? Allergien, ja, gegen Nüsse habe ich Allergien. Nüsseallergie. Ja. Ja. Wie äußert sich Nüsseallergie? Wenn ich Nüsse esse, dann kriege ich Atemnot. Atemnot. Okay. Rauchen Sie, Herr Weber? Rauchen? Nee. Ja, okay. Trinken Sie Alkohol? Ja, gelegentlich bei Feier. Was trinken Sie und wie oft? Wie oft? Ja, gelegentlich. Also regelmäßig ist es nicht. Was ich trinke? Meistens trinke ich ein Bier. Ja, okay. Bitte nehmen Sie das nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Drogen? Nee. Ja. Ja, Ich weiß noch okay. nicht mal, wie Drogen geschrieben wird. Das ist eine Routinefrage. Ja. Haben Sie Kinder, Herr Weber? Ja. Wie viele? Ein Sohn. Einen Sohn. Okay. Ist er gesund? Ja, Gott sei Dank. Ja, okay. Sind Sie verheiratet? Ja. Okay. Und wohnen Sie oder leben Sie mit Ihrer Familie zusammen? Ja, genau. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Busfahrer. Busfahrer. Okay. Das ist gut. Ja, ich möchte kurz zusammenfassen. Sie haben seit 4 Tagen zunehmende, ziehende Nackenschmerzen in die rechten Arm und Links, links, links. links und Strahlen, die Schmerzen strahlen die rechten. Nee, nee, alles links, alles Ja, links. alles Entschuldigung. links. Okay, alles linken Strahlen. Ja, okay. Und die Schmerzen ist bewegungsabhängig. Die Die sind bewegungsabhängig, ja. sind bewegungsabhängig. Ja, okay. Das war alle meine Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen, Herr Weber? Ja, wie geht's jetzt weiter, Herr Doktor? Ja. Ich möchte jetzt erklären, was wir machen sollen. Zuerst möchte ich Sie körperlich untersuchen und danach natürlich würde ich Nackenschmerzen Röntgen veranlassen und Nochmal bitte. Röntgen veranlassen. Okay. Und gegebenenfalls eine MRT veranlassen. Okay. Ja, und könnten Sie die Schmerzen aushalten vor der Untersuchung oder können Sie die Schmerzen Ja, aushalten? ich halte die Schmerzen aus, ja. Hauptsache, Ja. Sie helfen mir. Sie sagen Okay. mir, was ich habe oder wie Okay. es weitergeht, Herr Doktor. Okay. Haben Kollegen andere Fragen? Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala? Von 0 bis 10? 100 bis 10. Ja. Ich würde sagen 7. Welche Hand benutzen bei der Arbeit, Herr Weber? Ich bin Busfahrer, ich nehme beide Arme. Aber ich bin selber Rechtshänder. Sind Sie deswegen schon bei einem anderen Arzt gewesen? Wegen dem Nackenschmerzen jetzt aktuell nicht, nein. Sie sind mein erster Arzt. Sie haben gesagt, Ibuprofen 600 Milligramm Ja. eingenommen. Welche Verbesserung bewirkt Die Medikamente. Ja, eine leichte Linderung ist schon da. Also wenn ich die nehme, dann sind die Schmerzen weniger. So auf 3, 4 ungefähr. Die Schmerzmittel, also Ibuprofen, bewirkt eine Linderung. Sind die Schmerzen immer da oder nur Kopfbewegung schlechtert? Die sind immer da, aber die sind schlimmer, wenn ich meinen Kopf nach links drehe. Sie haben gesagt, Krippen. Welche Seite? Mein linker Daumen. Linke Daumen. Ja, mein linker Daumen ist pelzig. So ein bisschen Pilzig. komisches Gefühl. Pelzig. Kommt vom Pelz. Kürk. Pelzig. Sie haben gesagt, Schwindel gehabt. Ja. Wenn ich starke Kopfschmerzen, also wenn die Nackenschmerzen zunehmen, dann kriege ich starke Kopfschmerzen. Und dabei ist ab und zu mal, dass es mir schwindlig ist. Das dreht sich alles so ein bisschen bei starken Schmerzen. Wie viele Minuten dauert die Schwindel? Ja, wenn ich zum Beispiel meinen Kopf nach links gucke, weil ich was sehen möchte, dann kommt der starke Schmerz. Und durch den starken Schmerz, das dauert so 5 Minuten ungefähr. Ja, Drei, ich habe paar Minuten. vergessen. Haben Sie Sehstörungen, Ohrstörungen? Nee, habe ich nicht. Hörstörung meinen Sie? Nee, habe ich nicht. Sehstörung habe ich nicht. Tinnitus, was bedeutet auf Deutsch? Tinnitus. Ein dauerndes Geräusch. Haben Sie Geräusche im Ohr? Ohrgeräusch, Ohrgeräusch. Nee, habe ich nicht. Keine Probleme damit. Okay. Mit dem Hören. Dankeschön. Können wir anfangen, Ibrahim? Ja. Ja. Okay. Hallo, Herr Oberarzt. Wir haben heute einen neuen Patienten. Und ich möchte über ihn berichten. Ja, Haben bitte. Sie haben Zeit für mich? Ja, natürlich. Schießen Sie mal los. Ja. Mein Patienten heißt Johannes Weber und er ist 44 Jahre alt und 1. Februar 1979 geboren und er wiegt zurzeit 75 Kilogramm schwer und er ist 1,81 Meter groß. Ja. Und er ist eine 44-jährige Patient, der sich bei uns heute seit 4 Tagen bestehende, zunehmende, ziehende Nackenschmerzen vorgestellt hat. Und die Schmerzen sind bewegungsabhängig und auf einer Schmerzskala hatten die Schmerzen Schmerzintensität bei 6. Und im Laufe der Zeit hatten die Schmerzen sich immer verschlechtert. Der Patientin gibt an, dass er Schlafstörungen wegen der Schmerzen hat und außerdem klagte er über Schwindel und ab und zu Kopfschmerzen. Was noch? Er ist wegen der appendiktomiert mit 15 und er hat Nüsseallergie und er äußert sich mit Atemnot. Und er nicht er ist nicht Raucher, und er trinkt gelegentlich Bier. Und die Frage nach Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit wurden von dem Patienten verneint. Und er hat einen Sohn, der gesund ist und ist verheiratet und und leben mit ihrer Familie. Und er macht beruflich als Busfahrer. Er arbeitet als Busfahrer. Und der Vater des Patienten hat Bluthochdruck, und die Mutter des Patienten hat Zuckerkrankheit. Und ich glaube, diese Krankheit nicht verbunden mit dieser Situation, mit diesem Fall. Und ja, und ich würde gerne den Patientin zuerst körperlich untersuchen, und danach würde ich sie ein Nackenregion Röntgen in zwei Ebenen veranlassen. Wie würde die Nackenregion, können Sie mir sagen, wie diese Röntgenaufnahme heißt? Würden Sie dem Radiologen sagen, können Sie mir den Nacken röntgen oder wie heißt die Region? Zervikal. Ich würde gerne Ja. zervikal Röntgen in zwei Ebenen veranlassen. Genau. Richtig, aber ich würde, das ist richtig, ich würde trotzdem sagen, Röntgen HWS in zwei Ebenen. Das ist gängig in Krankenhäusern oder in der Radiologie. Man sagt nicht, ich möchte zervikale Röntgenaufnahme haben, sondern man sagt Röntgen HWS in zwei Ebenen. Halswirbelsäule, HWS. Halswirbelsäule. Ja, okay. HWS Halswirbelsäule. oder Ja, okay. LWS, Lendenwirbelsäule, BWS, Brustwirbelsäule. Handgelenk in zwei Ebenen und so weiter. Ja, okay. Okay, Und sagen wir mal, Sie haben eine Röntgenaufnahme gemacht. Was erwarten Sie? Was können Sie sehen? Wozu ist eine Röntgenaufnahme gut? Können Sie einen Bandscheibenvorfall sehen in einem Röntgenaufnahme? In einer Röntgenaufnahme? ich glaube, es ist so schwer, in den Bandscheibenvorfall zu sehen. Sie glauben. Ja, nein, es ist so schwer, den Bandscheibenvorfall zu sehen im Röntgenaufnahme. Okay. Warum? Deswegen müssen wir ein MRT veranlassen. Wenn man einen Bandscheibenvorfall sehen möchte, würden wir einen MRT veranlassen. Aber Ja. warum machen wir eine Röntgenaufnahme? Darf ich fragen? Weil wir ein zervikal Wirbelsäule sehen, und natürlich, das ist Was könnte man ausschließen? Wenn man eine Röntgenaufnahme macht, kann man ja was ausschließen. Erstmal muss man wissen, was man sehen kann. Zum und Beispiel. zum Beispiel, wir sollten ein Pneumothorax ausschließen. Nee, HWS, Pneumothorax nicht. Ausschließen. Also, ja, theoretisch, wenn man Schmerzausstrahlung links hat, ja, kann man andere Probleme auch haben. Aber es geht ja jetzt zurzeit, haben Sie ja, haben wir gesprochen, eher über die Halswirbelsäule. Wir möchten eine Röntgenaufnahme haben. Zurzeit rede ich nur über die Halswirbelsäule. Röntgenaufnahme. Man kann bestimmte Sachen im Röntgen sehen. Zum Beispiel, Bandscheibe könnte man nicht sehen. Warum? Was ist der Unterschied zwischen einer Röntgenaufnahme und einem MRT? Grob, ganz grob. MRT ist so ausführliche Untersuchung. Insbesondere kann man auch die Weichteile sehen, ja. Ja, und ja, Im Röntgen. im Röntgen können wir im Knochen sehen, Genau, doch. aber nicht Scheiben, nicht. Nicht direkt die Bandscheibe. Man kann aber sehen, wie hoch der Bandscheibenfach ist, ob der Ja, weniger oder ja. mehr ist. Man kann sehen, ob die Statik, die Halswirbelsäule stimmt. Ob da Ja. eine steile Wirbelsäule hat oder ob da eine normale Kyphose oder Lordose, eine leere Lordose, Entschuldigung, hat. Oder ob der, man kann grob sagen, ob der knöcherne Degeneration hat oder nicht. Ja. Oder eine Fraktur hat oder irgendwas. Pathologische Fraktur kann man auch ausschließen. Also man kann einige Sachen machen. So, nehmen wir mal an, wir haben Röntgen gemacht, der sieht gut aus, unauffällig. Dann haben Sie was als zweites vorgeschlagen, als ergänzende Aufnahme. Was würde man dann machen? Ja, ich würde gerne ein MRT von Zervikalregion veranlassen. HWS, MRT der HWS. Halswirbelsäule veranlassen. Genau. Sie können auch abkürzen. Ich würde ein MRT von der HWS machen. Ja. Ist es gängig, sozusagen. Oder Halswirbelsäule. Auch, kann man auch sagen. Okay. Und Und? als Therapeute würde ich dem Patienten empfehlen, dass ich ein Schmerztabletten und Schmerztabletten einzunehmen Okay. und Welches Schmerzmittel würden Sie als erstes geben? als erstes Paracetamol. Nein. Nein. Nein. Ibuprofen? Ja, Nein. warum? Ja. Ja. Ibuprofen, NSAR. weil das ist eine Entzündungshemmer. Jawohl, richtig. Das ist Entzündungshemmer, orthopädisch. deswegen. Das ist der Orthopädes Lieblingsmedikament, Ja. NSAR zu geben. Ja, Entzündungshemmer deswegen. Und wenn das Und nicht reicht, kann man noch zusätzlich Novalgin oder Novalminsulfon oder Paracetamol oder was weiß ich, andere Sachen geben. Morphin, wenn es sein muss. Das wichtigste Medikament, weil wir wollen die Entzündung behandeln. die Ja, und erste Therapie erfolgt durch die orale Einnahme von nicht-steroidale Antirheumatika. jawohl, hast du sehr schön gesagt, Herr Doktor. Eine auswendige Satze. Und Also noch mehr Sätze lernen. So, ja, und zwar folgt es. Aber ich würde vorher. Moment, Moment, Moment. Muskulur Wir machen schon eine Therapie, aber wir haben noch nicht über die Diagnose gesprochen. Was ist denn überhaupt die ja, Diagnose? Was Verdachtdiagnose. sagen wir mal im MRT? Sehen wir einen Bandscheibenvorfall C5, 6 links sozusagen. Wie würde bei Ihnen jetzt die Diagnose heißen? Fünf, sechs links. Fünf, sechs, links. Das ist eine zervikale Bandscheibenvorfall. Genau. Fünf, sechs links. C56 links zum Beispiel. Ja, wie kann man aber die Diagnose auch nennen? Allgemein nennen. Das ist eine spezielle Diagnose. Wie kann man die ein bisschen genereller sagen? Was hat der eine? Hernia. Der hat einen Nackenschmerz, also Schmerz im HWS-Bereich, Ja. der in den Arm ausstrahlt. Also kann man es wie nennen? Eine Serviko brachialgie. brachialgi. Okay. Serviko Links. brachialgi. Serviko brachialgi. Okay. Und dann kann man, wenn man das MRT noch nicht besprochen hat, kann man sagen, er hat auf jeden Fall die Diagnose Cervicobrachialgie links. Und als Differentialdiagnose denke ich an einen Bandscheibenvorfall oder was anderes oder was anderes. Fällt Ihnen noch ein, zwei Sachen ein, was noch sein kann? Außer Bandscheibenvorfall? Das ist jetzt differenzialdiagnostisch. Ich konnte nicht erinnern, aber Halswirbelsäule-Syndrom erstmal. ja. Ja, das ist was Generelles, genau. Ja, und danach. Aber differenzialdiagnostisch würde man so spezielle Sachen denken, wie zum Beispiel Bandscheibenvorfall. Genau. Das könnte sein, eine Neuropathie sein. Neuropathie. Polyneuropathie, das könnte auch sein, ja, vielleicht, aber Und selten, nicht typisch. Hat jemand geschrieben in die Gruppe, zum Beispiel Spinalkanalstenose ja. oder Wurzelreizsyndrom oder eine Neuroforamenstenose. Zum Beispiel. Es gibt Hocam, mehrere Sachen. Wir müssen nicht alles besprechen. können Sie bitte wiederholen? Wurzel, Kök demek, Almanca bir kelime. Wurzel, kök. Wurzel. Wurzel. Reiz, reizenden geliyor. Reis. Reiz. Wurzel, Reis. Reizsyndrom. Reizsyndrom. Zusammengeschrieben. Ja. Oder Wurzel, ja, zusammengeschrieben. Wurzelreizsyndrom. In dem Falle, weil es, wenn man Dermatom kennt, Daumen ist C6. Da kann man zum Beispiel sagen, er hat ein Wurzelreizsyndrom C6 links. Wenn man es nicht weiß, kann man auch sagen, Wurzelreizsyndrom durch Bandscheibenvorfall, Wurzelreizsyndrom durch Neuroforaminstenose, Wurzelreizsyndrom durch, was weiß ich, anderen Sachen. Okay. Okay. Okay. So, jetzt haben wir mal die Diagnose und neben oder Differentialdiagnose schon. Jetzt kommt zur Therapie. Als Therapie können Sie jetzt wiederholen, bitte. Ja, als Therapie würde ich ein Ibuprofen oder ein Entzündungshemmer Eine, genau, verschrieben. orale Entzündungshemmer verschrieben. verschreiben, genau, verordnen Verschreiben. oder verordnen oder empfehlen. Empfehlen, Kann verschreiben. man auch sagen. Okay. Und eine Muskulorelaxan. Nein, Kann man bitte. auch geben. Ja, Nein. kann man auch. Nein, Ne? hocam. Nein, Tiatagen akut und deswegen ich neue gelesen und Myrlaxan falsch warum? Olabilir. Ben genelde zaten vermiyorum. Yani kendi şahsım. Çünkü miyorelaksans işi çözmüyor. Kası sadece gevşetiyor. İşi çözmek asıl iltihabı azaltmak. Bir de ekstradan WHO'ya göre normalde Schmerz terapi yapılır. WHO'ya göre de diyelim ki kombinasyon metnovalgin, eventuell zusätzlich Tramal oder Tilidin oder zusätzlich irgendwelche Morphinpräparate. Aber Muskelrelaxanz, ob man das jetzt nach Vita, weiß ich nicht. Aber ich gebe es sowieso selten, Muskelrelaxanz generell. Weil das nicht das Problem löst. Okay. Und ich würde empfehlen, dass der Patienten zur Physiotherapie gehen. Soll, okay, Sie würden eine Physiotherapie empfehlen. Ja. Und wie heißt das? Kolar? Eventuell einen HWS-Therapeuten Krause heißt es, glaube ich. Krause. Halswirbelsäule Krause, HWS Krause. Krause verschrieben. Was noch? Also. Entschuldigung, was haben wir den Patienten empfehlen, hocam? Also, in der Regel empfiehlt man immer eine konservative Therapie Ja. oder andersherum. Wann empfiehlt man eine operative Therapie? Ja, wann? Wann würde man sagen, oh, ich denke, wir sollten operativ Therapie empfehlen? Wann würde das sein? Laut Leitlinien. Ich glaube, das ist eine, es ist vier Stadium von HWS MRT. Wenn es dritte oder vierte Stadium ist, Was ist? würden wir empfehlen, dass eine das Stadium von Bandscheibenvorfall. Also, eigentlich geht es um die Klinik. Ja, Wenn Klinik. es eine Parese, einen Kraftverlust gibt, Ja. empfiehlt man eine Operation. Okay. Parese, das ist wichtig. Was Unterschied Was ist der Unterschied? was Unterschied hocam Protrusion und Prolaps. Diskusprolaps. Protrusion heißt Vorwölbung. Ja. Das heißt, mein Bauch wölbt sich nach vorne. Und Discus prolaps ist, meine Bauchdecke geht auf, meine Kapsel reißt, Discus Kapsel reißt und mein Darm kommt raus. Es kommt der Bandscheibeninhalt drückt sich nach außen. Das Okay. ist der Prolaps. Ja, danke schön. Vorwölbung ist, mein Bauch ist noch intakt, aber es ist schwach und es drückt sich nach vorne. Das ist eine Vorwölbung. Vorwölbung. Was ist das Prophylaxie hocam? Vorwölbung ich denke, oder? Prophylaxie. Prophylaxe. Ja, Prophylaxe Prophylaxie. ist Vorbeugung, önlemini almak. Vorbeugung. Diese Wörter Vorwölbung. Vorwölbung, ja. Ja, okay. Bandscheiben Vorwölbung. Vorwölbung. Vorwölbung ist eine neydi demin? Ay, hiç unuttum. Vorwölbung işte. Demin ne konuşuyorduk? Daldım. Kaç başka yere gitti kafam. Ya Vorwölbung und Vorfall Latincesi de eine Diskus Protüzyon. hernie oder prolaps und protüzyon. Protüzyon daha çok bombe etmiş. Ama Ya. kapsül sağlam. Kapsülle beraber. Yani karnımızda da bir bazen hiatus hernia olabiliyor. Diyelim veyahut da ne bileyim ne herniyesi. Herhangi bir hernia yani bir şey pardon karnımızdaki hiatus hernia değil. Neydi onun ismi? Bir de Nabız nabım. İş şurada gene yok desin. da değil. Heh. Diğerini söyleyecektim o kaslarını ayrılıp da Wortfindungsstörung var bende şu anda. Egal devam edelim. Pardon bir şey diyecektim. Bir soru daha soracaktım da sonra sorayım. Sor bakayım. Hür ülkede yaşıyoruz Almanya'da. Sizin soru sorma hakkınız hür var. Benim de cevap vermeme hakkım var. O, ben de hürüm.